Einheit 1. Hallo. 1. Sprechen Sie nach, bitte. Januar. Februar. Januar und Februar. März. April. Januar, Februar, März, April. Mai. Juni. Mai und Juni. Juli. August. Mai, Juni, Juli, August. September. Oktober. September und Oktober. November. Dezember. September, Oktober, November, Dezember.